Also die Gliederung, kurz die Geschichte von ProKölln, wichtige Funktionäre darstellen, um ein bisschen den Hintergrund zu zeigen, wer versteckt sich hinter ProKölln, ist die Geschichte eben wichtig. Und dann auf das Thema Moscheebau eingehen, was ProKölln dann später aufgegriffen hat und wie sich die Debatte dann weiterentwickelt hat, was mit ProKölln angefangen hat und bei der CDU weitergeführt wurde. Ein bisschen was dazu. Genau, und fangen wir an mit der Geschichte. Nicht weiterhin. Ja, also ProKölln ging im Wesentlichen, also wurde erstmal 1996 gegründet und ging im Wesentlichen aus der Deutschen Liga für Volk und Heimat hervor, beziehungsweise die meisten Funktionäre von der Deutschen Liga für Volk und Heimat sind halt, haben sich später auf das Projekt ProKölln konzentriert. Die wiederum, also die Mitglieder von der Deutschen Liga für Volk und Heimat, waren meistens alte Anhänger von der NPD beziehungsweise DVU und der verbotenen nationalistischen Front. 1989 hatten die Reps übrigens auch schon 7% in Köln, das haben sie danach nie wieder geschafft. Die Deutsche Liga für Volk und Heimat, also die quasi Vorgängerorganisation, wetterte damals auch schon gegen eine multikulturelle Gesellschaft und setzte 1993 zum Beispiel auch Kopfgeld für eine illegalisierte Roma-Frau aus. Und hat allerdings auch damals schon probiert, so gleichzeitig ein bisschen volksnah zu sein. Also hat zum Beispiel so einen Spruch gehabt, wie damit Kölle Kölsch blieb. Das hat aber halt mit dem anderen nicht so recht zusammengepasst, dass sie halt, wie gesagt, dann so Kopfgeld ausgesetzt haben und so weiter und außerdem halt eng mit militanten Neonazis zusammengearbeitet haben, was ihnen später auch ziemlich um die Ohren geflogen ist, weil einmal bei einer Veranstaltung hat halt die Kampfschule Hackpau den Saalschutz für sie gemacht und die Leute von dieser Kampfschule waren dann später auch an dem Brandanschlag in Solingen beteiligt. ProKölln hatte 1999 nur 0,3%. Da haben sich die meisten Leute aber auch noch nicht auf ProKölln konzentriert, sondern waren halt noch bei der Deutschen Liga für Volk und Heimat. Dann, nachdem die Deutsche Liga für Volk und Heimat halt gescheitert ist, sind dann halt die Leute umgesattelt. Judith Wolter hat den Vorsitz übernommen und Bernd Schöppe wurde der Vertreter. Und 2004 sind sie dann schon mit 4,7% in den Rat eingezogen. Dann zu den wichtigen Funktionären von ProKölln. Die Fotos sind jetzt alle aktuelle Fotos. Ich würde nur kurz was zu der Vergangenheit von denen erzählen. Der Markus Beisicht, der heute Vorsitzender von ProNRW und ProKölln ist, ist Rechtsanwalt, war früher mal bei der CDU, ist dann 88 zu den Republikanern übergetreten, war dann auch im Bundesvorstand von der Partei und 1991, als es da interne Streitereien bei den Republikanern gab, ist er dann eben zu der Deutschen Liga für Volk und Heimat übergewechselt und war da Landesvorsitzender und auch Mitglied im Bundesvorstand. Und nach erfolglosen Wahlkämpfen der Deutschen Liga, was ja gerade schon erwähnt wurde, Ende der 90er Jahre wurde er dann in der Bürgerbewegung in Anführungszeichen ProKölln aktiv, wo er eben heute Vorsitzender ist. Er ist bekannt als Anwalt von Neonazis. Zum Beispiel verteidigte er Norbert Wölk, der wegen eines Überfalls auf eine Antifa-Gedenkveranstaltung in Wuppertal angeklagt wurde oder trat als juristischer Berater für die NPD-nahe Zeitschrift Freiheit Wattenscheid auf. Zu Manfred Ruß, der ist der stellvertretende Vorsitzende von ProNRW und Geschäftsführer der Fraktion ProKölln. Er ist 1965 geboren und war schon in mehreren neofaschistischen Parteien und Organisationen aktiv. Seine politische Karriere hat er bei der Jungen Union begonnen. 1981 ist er den Jungen Nationaldemokraten beigetreten, der Jugendorganisation von der NPD, wo er 1985 auch Landesvorsitzender wurde. Er hat für die Jungen Nationaldemokraten auch eine Schülerzeitschrift herausgegeben und wurde 86 zum Bundestagskandidaten der NPD aufgestellt. Zu einer Kandidatur ist es da jedoch nicht mehr gekommen. Ruß behauptet heute, er wäre damals bei der JN ausgetreten, weil die Viking-Jugend ihren Einfluss auf die JN vergrößern wollte. Naja, wer es glaubt, wird selig. Es war wohl eher die Aussicht auf einen guten Posten beim Kölner Ring freiheitlicher Studenten, wo er dann nämlich Generalsekretär geworden ist. Und im gleichen Jahr ist er dann auch zu den Republikanern übergewechselt. Seit 1988 gibt er die neofaschistische Zeitschrift Europa vorn heraus, die Europa vorn. Wurde später in Signal umbenannt und heißt heute nation24.de, die über viele Jahre so sich an der Ideologie der neuen Rechten orientierte. Und 89 ist er für die Republikaner in den Kölner Stadtrat eingezogen, 91 dann auch der neu gegründeten Deutschen Liga für Volk und Heimat beigetreten, hat in den folgenden Jahren immer versucht, so runde Tische zu organisieren, um die Extremrechte in Köln so ein bisschen zusammenzubringen. Dabei hatte er auch die Schwierigkeiten, mit bekannten Neonazis zusammenzuarbeiten, so zum Beispiel mit dem NPD-Aktivisten Sascha Wagner aus dem Aachener Raum hat er eine Zeitschrift namens Neue Deutsche Welle gegründet, die über Rechtsrock berichteten. Er vertreibt auch über einen Versand Rechtsrock-CDs, hat mal Pressefeste veranstaltet, bei der einschlägig bekannte Neonazi-Bands aufgetreten sind. Ja, und kam dann eben 1999 zu ProKöln, wo er sich neue Chancen auf eine Karriere erhoffte, was dann auch geklappt hat, weil er 2004 dann für sie in den Stadtrat eingezogen ist. Markus Wiener, der Mensch in der Mitte, ist Generalsekretär von ProNRW und stellvertretender Vorsitzender bei ProKöln. Ist 76 geboren und kommt aus Bayern. Er heuerte 2005 hier in Köln als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Fraktion ProKöln an. War früher oder während seiner Studienzeit bei der Prager Burschenschaft Teutonia zu Regensburg aktiv, in der er heute noch als alter Herr fungiert. Er ist auch als Autor bei der Nation 24 von dem Ruß zu finden, wo er über den Wahlerfolg der FPÖ in Österreich sich freut oder ein Europa der Vaterländer fordert. Und sein Bruder Willi ist übrigens in Regensburg NPD-Aktivist. Bernd Michael Schöppe, 72 geboren und ist auch schon seit Deutsche Liga-Zeiten dabei. Er hat auch zwei Brüder, Daniel und Martin Schöppe, die auch bei ProKöln aktiv sind. Er hat auch für die Deutsche Liga damals kandidiert zur Kommunalwahl, war verantwortlich für die Schülerzeitschrift von der Deutschen Liga und zog ebenfalls 2004 für sie in den Stadtrat ein. Er betreibt einen Medienservice im Kölner Stadtteil Ehrenfeld, wo die ganzen Drucksachen, die ProKöln so vertreibt, herkommen. Teilweise hat er sich auch mal im Umfeld der Kameradschaft Köln bewegt. Ja, und Judith Wolter, die ist heute Schatzmeisterin von ProNRW und Vorsitzende der Fraktion ProKöln, ist 78 geboren und Rechtsanwältin auch und war früher ebenfalls für die Republikaner aktiv. Kam dann 1998 zu ProKöln, war von 2000 bis 2004 die Vorsitzende der selbsternannten Bürgerbewegung. Sie verfügt über ganz gute Kontakte in andere Spektren des Neofaschismus. So sprach sie 2002 ein Grußwort beim Bundeskongress der Jungen Nationaldemokraten, dem Jugendverband von der NPD. Oder gab 2003 der Deutschen Stimme, der Zeitung von der NPD, ein Interview. Ebenfalls bei einem Kongress der NPD-Zeitung hat sie ein Grußwort gehalten oder gab der Deutschen Nationalzeitung von der DVU-Chef Frei ein Interview, verfügt da also über ganz gute Kontakte. So, das war so ein bisschen zu den Funktionären von ProKöln. Ja. Dann weiter zur Strategie. Achso. Hier gibt es auch irgendwie Fotos, wo man sieht, dass sie sich zwischendurch nicht gescheut haben, mit Neonazis zusammenzuarbeiten. Hier zu sehen eben mit Axel Reitz, der ziemlich bekannt ist, aus Köln. Oder auf dem Bild rechts unten mit Thorsten Krämer, der NPD-Funktionär ist. Okay, dann... Oh, was habe ich gemacht? Genau, dann mach ich nochmal zurück. Jetzt zum Thema Moscheebau. Einsteigen, und zwar erstmal, wie das in Köln insgesamt aussah. Und zwar Mitte der 90er Jahre wurden im Kölner Rat Überlegungen angestrengt, wie man eine gemeinsame repräsentative Moschee für alle Moslems, wie die aussehen könnte. Das Ergebnis der Debatte war dann Mitte 2001 sehr ernüchternd, denn man hat es weder geschafft, die verschiedenen muslimischen Religionsgemeinschaften an einen Tisch zu bringen, noch hatten sich die Parteien irgendwie ein differenziertes Bild von verschiedenen zu beteiligen Glaubensgemeinschaften und Organisationen gemacht. Es wurde dann ein Fahrplan verabschiedet, der die Grundlage für den Umbau der DİTİB-Moschee, die in Köln-Ehrenfeld eben ist, in Köln bilden sollte. Die Verwaltung übernahm die Aufgabe, jeweils links- und rechtsrheinisch Grundstücke zu suchen, die geeignet wären für den Bau einer Zentralmoschee. Anschließend sollten die einzelnen Moscheegemeinden sich in einem Wettbewerb als zukünftige Träger für die Moschee bewerben. Und der Rat der Stadt Köln sollte dann sozusagen einen Gewinner bestimmen. Genau, da sollten sich eben verschiedene Organisationen bewerben. Nee, das kommt gleich noch. Genau, es gab nämlich dann auch einen Architekturwettbewerb, wo sich verschiedene Architekten Vorschläge einreichen sollten für das neue Bauwerk. Man kann das verlosen sozusagen. War irgendwie die Idee damals, dass, weil erst sollte eben versucht werden, dass alle zusammen irgendwie da was überlegen, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil es eben alles verschiedene Ausrichtungen sind und nicht alle Moslems gleich Moslems sind. Und deshalb dann die Idee mit einer einzelnen Moscheegemeinde, die das übernehmen sollte. Ja, die extreme Rechte in Köln nahmen damals die Entscheidung im Rat nicht so wahr. Die Republikaner waren damals auch im Rat der Stadt Köln vertreten, schafften es eigentlich ebenso wenig wie die NPD, irgendwelche nennenswerten Aktivitäten zu entwickeln. Und die örtliche Kameradschaftsszene um Axel Reitz, der hier noch zu sehen ist, beschäftigte sich eher mit Nazi-Aufmärschen in ganz Deutschland als mit lokalpolitischen Themen. Und die Bürgerbewegung pro Köln befand sich damals noch so ein bisschen in den Startlöchern. Ja, sie versuchten, zumindest zu pro Köln, sich eben vor allem mit lokalpolitischen Themen wie Demonstrationen gegen die Umsiedlung eines Straßenstrichs, den Bau einer forensischen Klinik, gegen den Christopher Street Day oder gegen den Verfassungsschutz zu punkten. Genau, hier mal kurz ein paar Überschriften, was sie damals so für Themen hatten, aufgeführt, wo es eben da mit Hannibal Lecter um die forensische Klinik geht, um den Drogenstrich, Verfassungsschutz und so weiter. Der Islam im Zusammenhang mit dem Thema Migration war für sie erstmal kein Thema. Dann die nächste Folie. Hier sieht man nochmal ein paar Fotos gegen den Drogenstrich, wo sie demonstriert haben, gegen den Verfassungsschutz. Auf dem Bild unten sieht man ganz gut, dass da ziemlich viele junge, kurzhaarige Männer sind. Das so ein bisschen zeigt, mit wem sie damals eben noch so zusammengearbeitet haben. Ja, man agitierte in klassischer Nazisprache gegen Überfremdung und für die Rückführung, in Anführungszeichen, von Ausländern, die eben als Verursacher der gesellschaftlichen Probleme identifiziert wurden. Mit dem 11. September 2001 und der anschließenden Debatte dann über den politischen Islam in ganz Deutschland nahm dann auch ProKöln das Thema auf. Ich habe hier mal kurz, Sie haben da damals sowas veröffentlicht zum 11. September. Ich lese das in der Mitte mal gerade vor, was ich für recht wichtig halte, was Sie daraus schließen. Und zwar, wir müssen das Recht der Völker auf Vielfalt anerkennen, dürfen uns nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. Umso deutlicher müssen wir sagen, wie wir unsere eigenen Angelegenheiten geregelt sehen wollen. Wir wollen keine Islamisierung Deutschlands und Europas. So, wie wir fremden Völkern das Recht zugestehen, nach ihren kulturellen und religiösen Besonderheiten ohne westliche Bevormundung zu leben, beanspruchen wir als Deutsche unser Recht auf Wahrung deutscher Identität im eigenen Land. Wir wollen eine Welt der 1000 Völker, die sich mit Respekt begegnen. Ja, in der allgemeinen Debatte wurde dann recht schnell auch der Kalifstadt von Metin Kaplan in Köln zum Vorzeigeobjekt zum Thema politischer Islam in Deutschland. Da griff dann Pro-Köln eben auch direkt das Thema auf. Die demonstrierten damals vor dem Anwesen des Kalifstaates gegen Multikulti im Thema 2001. Und das war so ein bisschen so der Start, wo sie sich mit dem Islam auseinandergesetzt haben. Genau, dann zum Thema Moscheebau kam es dann knapp ein Jahr später, und zwar im Jahr 2002, dass sie das für sich entdeckt haben. Denn inzwischen hatte die Stadt Köln eben Grundstücke gefunden in Chorweiler, Kalk und Mülheim, wo sie sich vorstellen konnten, diese Großmoschee zu bauen. Daraufhin hat Pro-Köln dann eine Petition verfasst, in der steht, der Rat der Stadt Köln möge beschließen, das von der Verwaltung für die Einrichtung einer Moschee vorgesehene Grundstück an der Merianstraße in Chorweiler wird nicht an einen islamischen Trägerverein verkauft oder verpachtet. Sie begann jetzt eben ihre Agitation mit einem neuen Argumentationsmuster und neuer Taktik, die für die nächsten Jahre fast immer wieder so identisch wiederholt wurden. So behauptete Pro-Köln, dass der Moscheebau die finanziellen Ressourcen der Stadt Köln belasten würde, was immer eine bewusste Lüge war, da die Stadt Köln über finanzielle Zuschüsse nie beraten hatte. Die Behauptung wurde dann in den kommenden Jahren auch fallen gelassen, da man wahrscheinlich vor juristischen Folgen Angst hatte. Und zwei andere Hauptargumente behielt Pro-Köln aber wortwörtlich bei. So wurde und wird immer noch behauptet, dass die künftige Moschee zu einer Zufluchtsstätte für islamische Extremisten würde. Dabei wird eben ein Rekurs auf den 11. September geführt, um eben die vermeintliche Verbindung zum Terrorismus herzustellen. Und zweitens wurde ein Textbaustein kreiert, der bis heute 1:1 in den Publikationen von Pro-Köln zu finden ist. Ich zitiere, die Anwohner werden wieder einmal mit ihren Problemen von der etablierten Politik alleingelassen. Es drohen gravierende Lärmbelästigungen, Massenaufmärsche, Parkplatzprobleme und lautstarke, sich ständig wiederholende orientalische Lautsprecherdurchsagen sowie eine Menge sozialer Sprengstoff. Die Verbindung von vermeintlicher Verkehrs-Lärmproblematik mit einer prognostizierten Zunahme sozialer Konflikte entspricht eben dieser Wandlung von Pro-Köln, dass sie sich jetzt nicht mehr offen ausländerfeindlich darstellen wollten, sondern das ein bisschen anders angesprochen haben. Ja, neben der sprachlichen Wandlung begann dann Pro-Köln verstärkt in der bürgerlichen Öffentlichkeit mit Unterschriftensammlungen anzufangen und Infoständen ständig aufzutreten. Sie luden gerne Bürger zu Informationsabenden ein, wo neue Anhänger geworben werden sollten, wo es dann eben auch um Moscheebau und so weiter ging. Und dann wollen wir jetzt eben kurz das mit der Strategie von Pro-Köln ein bisschen einführen, weil das damals quasi begann, dass Unterschriftensammlungen für Pro-Köln sozusagen dann die bedeutendste Möglichkeit wurden, an potenzielle Wähler und Wählerinnen zu gelangen, die dann nämlich anschließend mit ihrer Propaganda regelmäßig beliefert werden. Also kurz zur Strategie. Also Pro-Köln hat so drei Schlagpunkte für sich selbst festgelegt. Das ist einmal Handlungsfähigkeit herstellen, zweitens Menschenbinden und dann der Wahlantritt. Das Menschenbinden funktioniert im Wesentlichen halt so, dass sie halt Unterschriftenlisten zu allen möglichen Themen machen, also Petitionen einreichen, so egal ob sie juristisch irgendeinen Wert haben oder nicht. Sich halt immer als Anwälte des Volkes inszenieren und so halt irgendwie an die Adressen kommen. Des Weiteren haben sie jetzt neuerdings auch angefangen, einfach Telefonbücher zu durchkämmen, wobei sie dann halt an Leute mit ausländischen Nachnamen keine Post schicken wollten. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber ja. Dann, ja genau, das ist, und diese Unterschriftenlisten pflegen sie halt extrem krass und bezeichnen sie auch als ihr wichtigstes Kapital. Und da gibt es dann halt auch so unterschiedliche Abstufungen, die sie dann den jeweiligen Adressen zuweisen und sind halt der Meinung, dass wenn man irgendwie regelmäßig von Pro-Köln hört, dann wird man bei der nächsten Wahl nicht abgeneigt sein, Pro-Köln seine Stimme zu geben. Das ist so das Konzept, was dahinter steht. Und das betreiben sie halt auch mit hoher Intensivität. Ja. Ja, Okay, diese Folie ist jetzt mal kurz so ein bisschen zu den verschiedenen Inhalten. Außer dem Moscheebau, weiß nicht, sage ich jetzt erstmal nichts mehr zu. Und macht dann weiter mit dem Moscheebauthema. Ein bleibendes Merkmal von Procoln ist ihr Versuch, durch Tabubrüche bzw. öffentliches Auftreten mediale Interessen auf sich zu ziehen. Im März 2003 versuchten sie mit einer Doppeldemonstration in Köln-Korweiler und Köln-Mülheim gegen den geplanten Bau dieser Zentralmoschee die Presse auf sich aufmerksam zu machen. Das gelang damals noch nicht so, da sie noch sehr ihrem alten Politikstil verhaftet waren in ihrer Anhängerschaft, wie man hier auch so ein bisschen sieht, eben immer noch eindeutig aus dem neofaschistischen Spektrum kam. So waren neben der Beteiligung von Anhängern der NPD und der Kameradschaftsszene NRWs auf den Versammlungen vor allem ausländerfeindliche Parolen zu hören, wie Ali, Mehmet Mustafa, zurück nach Ankara und so weiter. Die Berichterstattung griff die angebliche Thematik der Demonstration damals auch noch nicht so auf, was für Procoln eben ein deutliches Signal war, ihre Propaganda für die Kommunalwahl erstmal nicht so sehr auf den Moscheebau zu konzentrieren. Hauptsächliches Thema für die Kommunalwahl 2004 war dann das Thema Klaukids, was ursprünglich eine von der FDP losgetretene Hetzkampagne gegen Sinti und Roma war. Ebenso wie die Hetze gegen ein Flüchtlingsheim in Köln-Poll und gegen den Junkie-Bund, der eine drogenakzeptierende Einrichtung für Drogenbraucherinnen in Köln ist. Ja, im Kommunalwahlkampf 2004 verschickte Procoln zwar laut eigener Aussage an 28.000 Haushalte Material gegen den Moscheebau, im Straßenwahlkampf demonierte aber eher die Agitation gegen diese sogenannten Klaukids. Ja, in dieser Wahl im September 2004 war es dann soweit. 16.000 Stimmen haben sie damals bekommen, was dann, ach nee, nicht weiter. 4,7% entsprach, womit sie als Fraktion in den Stadtrat einziehen konnten. Es kam dann, das waren dann vier Menschen, die da reinkamen. Es kam dann noch ein Fünfter dazu, der von den Republikanern später wechselte. Ja, mit diesem Erfolg versuchten sie dann ihren neuen Politikstil vollends durchzusetzen. Ruß, Beisicht und Co. versuchten sich in der Öffentlichkeit den Eindruck einer rechtspopulistischen Vereinigung abzugeben und sich von neofaschistischen Organisationen abzugrenzen. Die Sprachauswahl wurde weiter überarbeitet, was sich eben auch in der Argumentation gegen den Bau einer Zentralmoschee widerspiegelte. Dennoch muss man sagen, also irgendwie distanziert, davon haben sie sich nie, weil zu diesem Wahlkampf 2004 hat zum Beispiel auch Axel Reitz und die Kameradschaft Nationaler Widerstand Procoln aufgerufen, wovon die sich auch nie distanziert haben, dass bekannte Neonazis dazu aufrufen, Procoln zu wählen. Ja, was war inzwischen passiert mit der Moscheebaudebatte im Rat? Und seit 2003 wurde dann nämlich verhandelt mit der Türkisch-Islamischen Union, die DİTİB, um den Umbau der bisher schon bestehenden DİTİB-Moschee in Köln-Ehrenfeld zu einer Großmoschee, die dann die Großmoschee werden sollte. Der Umbau blieb in der bürgerlichen Öffentlichkeit bis 2006 eigentlich kein Thema. Allerdings die Debatte in Deutschland über den politischen Islam lieferte dann Procoln neue Schlagwörter für ihre Propaganda. So benutzten sie das Schlagwort Scharia aus der Debatte über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr um in scheinbarer Parteiergreifung für vom Patriarchat unterdrückte Frauen gegen den Moscheebau in Köln zu hetzen. Oder die Debatte über Menschenrechtsverletzungen in der Türkei im Zusammenhang mit deren Bemühungen um einen EU-Beitritt wurde aufgegriffen in Form einer verdrehten Aufrechnung als Argument gegen die Moschee, sinngemäß, solange in der Türkei keine christlichen Kirchen gebaut werden, wollen wir in Deutschland auch keine Moscheen haben. Ja, und die bedeutendste Sprachänderung erfuhr die Procoln-Propaganda durch das Schlagwort Parallelgesellschaft. Der Begriff, der nach dem Mord an Theo van Gogh in Holland 2004 durch die Massenmedien geisterte, bot für Procoln die Möglichkeit, Begriffe wie Integration mit ihrem ethnopluralistischen Rassismus aufzuladen. Die Großmoschee war ja demnach nicht mehr nur noch eine Zufluchtsstätte für Islamisten, sondern auch ein Staat im Staate, der die türkisch-islamische Parallelgesellschaft verfestigt. Dadurch sei das Konzept der Integration unserer ausländischen Mitmenschen in die deutsche Gesellschaft gescheitert, so sagen sie. Die Unruhen in den Banlieues in Frankreich boten ebenfalls Propaganda, das passende Schreckensbild für ihre Propaganda, ethnischer Unruhen, die für Procoln eben bewiesen, dass das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen nicht möglich sei. Islamisierung kontra Integration sind seit 2005 so das bestimmende Begriffspaar, was bei Publikationen von Procoln zum Moscheebau immer wieder vorkommt. Und damit schafften sie eben auch einen sprachlichen Anschluss an die bürgerliche Debatte über Moscheebau und Islam. Ja, die Zuspitzung der Kölner Moscheebaudebatte fiel dann auch mit der verstärkten Mobilisierung von Procoln gegen den Moscheebau zusammen. Am 2. Mai 2006 bekam Procoln ihre erste Chance, sich öffentlichkeitswirksam gegen den Moscheebau in Szene zu setzen. Damals hatte die Bezirksvertretung in Ehrenfeld und die DITIB zu einer Informationsveranstaltung über die Moschee eingeladen. Procoln hat da wochenlang mobilisiert, allerdings am Ende erschienen eher 40 bis 50 Anhänger von ihnen, sodass sie die geplante Blockierung von dieser Informationsveranstaltung nicht machen konnten. Sie haben dann versucht, immer durch Zwischenrufe so zu stören. Im Juni begannen sie dann die Unterschriftensammlung für einen Bürgerentscheid über den Moscheebau. Und dabei trat eine angebliche Anwohnerinitiative gegen die Großmoschee in Erscheinung. Hier ist mal dieses Flugblatt zu sehen, was die damals verteilt haben. Die Frau ist Marilyn Andereck, die irgendwie die Sprecherin der Ehrenfelder Anwohnerinitiative war, was aber nie irgendwie eine neutrale Bürgerbewegung oder so war. Die Andereck war vorher für die Republikaner Kandidatin gewesen mit ihrem Mann zusammen. Und auf diesem Flugblatt sieht man den Beisicht, der quasi dafür wirbt für die Unterschriftensammlung. Sprich, das war die ganze Zeit immer sozusagen von Procoln initiiert und nie ein Begehren so der Bürger Ehrenfelds. Mit der Unterschriftensammlung, die bürgerlichen Medien und Politiker haben von Anfang an auch immer die rechtliche Zulässigkeit dieses Begehrens bestritten, was Procoln aber nicht davon abgehalten hat, Unterschriften zu sammeln. Einerseits eben, um öffentlich wirksam in Erscheinung zu treten, andererseits, was wir gerade hatten, eben um Adressen zu sammeln, um ihre Propaganda weiterzuschicken. Und sie haben es auch geschafft, 20.000 Unterschriften zusammenzubekommen. Das Begehren an sich ist dann gescheitert, weil da angeblich 7.000 ungültige Unterschriften bei waren. Hat aber Procoln eben eine große mediale Öffentlichkeit verschafft. Auch überregional wurde darüber berichtet. Und da begann es eben auch, dass die Ehrenfelder CDU beziehungsweise ihr Chef Jörg Uckermann auf den Procoln-Kurs eher so einging sich auch gegen die Moschee aussprachen. Und zwar wegen Überfremdungsgefahr. Und die Presse ging dann eben auch eher auf die moscheekritischen Meinungen zu. Und die eigentliche Moscheebaudebatte der nächsten Monate war somit durch die Extremrechte und sozusagen ihre fünfte Kolonne in der CDU geschaffen worden. Dann am 16. Juni 2007 sollte es eine Großdemonstration gegen die Moschee geben. Trotz der angeblich großen Mobilisierung von Procoln fiel die etwas bescheidener aus. Es waren zwar Leute von Vlaams Belang aus Belgien und der FPÖ aus Österreich anwesend. Insgesamt waren es aber nur ungefähr 200, die da marschierten, mit einem riesigen Polizeiaufgebot. Da oben links sieht man auch die Ordner der Demo. Sehen auch ein bisschen merkwürdig aus. aber obwohl da nur 200 Leute marschierten, hatten sie ein riesiges mediales Interesse für sich bekommen. Überregionale Medien berichteten über den Hintergrund der Demo von ProKöln und über die Moschee-Debatte in Köln. Und auch wenn die Medien ProKöln meistens als rechtsextreme Organisation bezeichneten, erfuhr ProKöln damit schon eine deutliche Aufwertung. Sie versuchten auch bei dieser Demo, sich von Neonazis abzugrenzen, um so ein bisschen ihr bürgerliches Image aufrechtzuerhalten. Es waren autonome Nationalisten nach Köln gekommen, die an der Demo teilnehmen wollten. Die haben sie abgewiesen, wollten sie nicht mit sich marschieren lassen. So ein bisschen die andere Seite. Es gab an dem Tag eine Kundgebung vom DGB dagegen. Die Inhalte vom DGB waren: Wir wollen die Moschee. Dann gab es noch einen Antifa-Aufruf, der so ein bisschen versucht hat, sich da differenzierter mit auseinanderzusetzen, mit der Überschrift Religion ist doof. Und zwar, ich lese mal kurz diesen roten Teil vor: Das allein kann jedoch kein Grund sein, der DTIP-Moschee den Bau zu untersagen. Schließlich hat sie als religiöse Gemeinschaft denselben Anspruch auf einen angemessenen Ort ihrer Aktivitäten wie vergleichbare andere auch. Diesen Anspruch wollen wir gegenüber den rassistischen Ausgrenzungsversuchen von ProKöln und Gesinnungsgenossinnen verteidigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass dies mit einer unkritischen Haltung gegenüber der DTIP und Religion im Allgemeinen einhergeht. Wir wollen die Menschen nicht in die Gebetsräume treiben, sondern eine kritische Distanz dazu vermitteln. Was eben insgesamt bei dieser Auseinandersetzung immer schwierig war, nicht einseitig Partei für oder gegen den Moscheebau ergreifen zu wollen, alles unkritisch anzusehen. Vielleicht noch ein Satz zu der DTIP, das ist eben eine türkisch-islamische Organisation, wo sozusagen der Premier in der Türkei letztlich der Entscheidungsmensch ist. Sprich, er hat mit dem türkischen Staat oder kommt eben vom türkischen Staat. So gibt es eben auch viel dran zu kritisieren, weshalb irgendwie wir nicht sagen wollten, ja, wir wollen die Moschee. Und eben den Versuch, gleichzeitig eine gesamte Religionskritik damit reinzubringen. Die Debatte wurde dann noch mit dem Einschalten von Ralf Giordano noch verstärkt. Der wollte am 11. September eine Kundgebung, 2007 eine Kundgebung anmelden, die aus Sicherheitsgründen verboten wurde. Er hat eine Rede dazu vorbereitet gehabt, die dann später so veröffentlicht wurde, wo ich hier mal ein paar Auszüge hingeschrieben habe. Die Überschrift "Danke Ralf Giordano" hat ProKöln später auf ihrer Seite geschrieben, die sich sozusagen für seine, in Anführungszeichen, Unterstützung bedankt haben, weil er eben Argumente aufgegriffen hat, die auch ProKöln haben, und eben sich ebenfalls gegen die Moschee ausgesprochen hat. Er hat sich zwar auch von ProKöln und Rechten und so weiter distanziert, das hat ProKöln natürlich nicht aufgegriffen, aber hat natürlich dazu beigetragen, insgesamt in die Debatte irgendwie nochmal ein bisschen mehr Richtung gegen Moscheebau aufzuheizen, sodass eben nicht nur ProKöln und die Rechten und die CDU, sondern dass es im bürgerlichen Spektrum quasi dann auch die Debatte entfachte, die vorher eben einfach nicht da war. Das kam dann alles eben nach und nach. Ich kann das nochmal kurz vorlesen. Die hartnäckigen Versäumnisse hatten nach dem Zustrom vorwiegend türkischer Gastarbeiter der 60er und 70er Jahre eine gewaltige Zuwanderungswelle zur Folge gehabt, was dann nahezu unkontrolliert und in philanthropischer, tropischer Furcht vor dem Stempel Ausländerfeindlichkeit nachströmte, waren Millionen von Menschen aus einer gänzlich anderen Kultur, die in nichts den völlig berechtigten Eigennutzinteressen des Aufnahmelandes entsprachen, ohne jede Qualifikation waren und nur bedingt integrationsfähig und willig. Und dazu gewaltige Belastung der Sozialkassen. Argument mit der anderen Kultur, die Belastung der Sozialkassen, sind natürlich typische Sachen, die ProKöln auch immer anführen in ihren Argumenten gegen den Moscheebau. Die Integration ist gescheitert, hat er auch gesagt, und die Parallelgesellschaften, da ist das Wort wieder, sind der deprimierende Ausweis dafür. Er spricht ebenfalls wie ProKöln von einer schleichenden Islamisierung, Und appelliert eben am Ende daran, dass die Moschee in Ehrenfeld nicht gebaut werden soll. Ja, das führte dann auch dazu, dass Parteitag der CDU Mitte August 2007 die Parteibasis den Leitantrag der CDU-Führung, die für den Moscheebau war, nicht zustimmte. Sie haben das so ein bisschen so ausgedrückt, dass sie sich gegen die Ausführung der bisherigen Pläne aussprechen, nicht insgesamt gegen den Bau der Moschee. Ihre Forderungen waren dann, dass sie Gebete nur in deutscher Sprache wollten, dass ein alleiniges Zeigen der türkischen Flagge nicht erlaubt sein sollte, dass Kuppel, Minarett und so weiter kleiner sein sollte, also vor allem so architektonische Sachen halt, weshalb sie das dann ablehnten. Jetzt im August, August 28. war es, glaube ich, gab es dann im Rat der Stadt Köln die Abstimmung darüber, wo dann eben Pro Köln und die CDU dagegen gestimmt haben. Der CDU-Bürgermeister Schrammer hat sich bis zuletzt für den Bau der Moschee ausgesprochen. Das ist damit jetzt auch angenommen, was jedoch Pro Köln und die CDU vermutlich nicht daran hindert, erstmal weiter damit zu machen. Und eben nächstes Jahr, 2009, stehen eben wieder Kommunalwahlen an, das Thema weiter für sich zu benutzen, weil es eben bisher ziemlich erfolgreich war und zu sagen, ihrer Propaganda auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen, Mist, ihrer Propaganda sozusagen ja, zugutekommt. Und eben viele Stimmen, die sich irgendwie islamkritisch sind, da anschließen, weil das Problem eben ist, dass hinter dieser Hetze gegen der Moschee einfach Rassismus steckt bei Pro Köln und nicht eine Kritik am Islam. Also wenn sie sagen, im Islam muss die Frau ein Kopftuch tragen und ist nicht emanzipiert, dann entspricht das auch nicht wirklich ihrer Weltanschauung, dass sie für die Emanzipation der Frau unbedingt eintreten. Ich glaube, so viel erstmal dazu. Vielleicht so weitere Sachen dann einfach durchfragen, wenn jetzt Sachen unklar geblieben sind, beziehungsweise was noch auf irgendwas noch genauer eingehen sollen. Vielen Dank. Kannst du vielleicht das Mikro nehmen wegen Aufzeichnung, wie immer? Ach so. Also ihr habt ja die Leute von diesem Pro Köln erst vorgestellt. Mhm. Und jetzt in Bezug auf die gestrige Diskussion, die da lief, Rechtspopulismus, Nazis und so, ja. Und da hat er ums ganze Bündnis gesagt, Rechtspopulisten, keine Nazis. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht. So wie ihr die Leute vorgestellt habt und wie der Zusammenhang ist, ich wusste das ehrlich, oder irgendwie habe ich mich dann dunkel erinnert, aber Liga auf Deutschland und Nazi und was weiß ich. Also das ist... Ich weiß nicht, muss ein Nazi ein Schild umhaben, sagen, ich bin ein Nazi, damit da einer ist, oder wie? Das war für mich wirklich arschklar, was diese Leute sind, ja, nach dem, was ihr gesagt habt, ja. Und deshalb fand ich auch, was du dann gesagt hast, die Scheu nicht davor zurück, mit so offenen Nazis zusammenzuarbeiten. Ich denke, wenn, jetzt ganz blöd gesagt, wenn ich ein Nazi wäre und eine Strategie hätte, würde ich lauter so Assoziationen aufbauen, wie die es machen. Ja? Also wie wichtig es für Nazi ist, wirklich den Griff da in die bürgerliche Mitte zu machen und über solche Zwischenglieder. Ja? Also das ist unheimlich interessant, da zu verfolgen. Und nur diese Aussage, das irgendwie, für mich ist ganz klar, dass da gibt es einen führenden Nazi-Kern und das ist kein Zufall. Also die Biografien sagen nicht alles, ja? Aber die Zusammenhänge, die ihr aufgezeigt habt, ja, also ich weiß nicht, was muss da noch dazukommen, Und dass natürlich die Leute heute Morgen das sagen, morgen das sagen. Ich meine, wenn man sich die Nazi-Propaganda von Hitler anschaut damals, der hat 2 Tage vor dem Einmarsch in Österreich gesagt, wir werden nie Österreich überfallen, wir sind friedlich. Die sagen heute das, morgen das. Und also für mich war das eigentlich sehr anschaulich, was ihr alles erzählt habt, wie geschickt die vorgehen und man wahnsinnig aufpassen muss, dass man jetzt nicht ihre Worte sagt, na, Nazis sind eigentlich nett, die reden ja nicht so. Das habt ihr eigentlich aufgedeckt, was dahinter steckt, fand ich sehr überzeugend. Also ich meine, du hast natürlich recht, dass irgendwie, es sind alles Ex-Nazis, so, das auf jeden Fall, aber ich würde halt trotzdem die, ja, ich würde halt trotzdem das irgendwie ernst nehmen, was sie heute sagen, also und auch schon da sagen, dass sie halt heute Rechtspopulisten sind und ich glaube... Natürlich sind es scheiß Rassisten, also das will ich damit überhaupt nicht ausschlagen, aber ich würde das trotzdem unterscheiden. Also ich glaube, die haben sich da, also ich glaube nicht, dass sie nur ihre Propaganda sozusagen getauscht haben, sondern ich glaube, sie teilen das inzwischen zumindest auch. Glaube ich schon, also... Ja, also ich meine, Sie haben ja auch gesehen, dass Sie dadurch, durch diese Abkehr von den Neonazis, also mit diesem Spruch, gerade mit Ali, das kam eben von den Nazis, die auf dieser Pro-Köln-Demo waren, das kam aber nicht von Pro-Köln selbst. Und als Sie sich angefangen haben, da abzugrenzen, haben Sie eben Ihre Wahlerfolge gehabt, sind medial bekannt geworden. Denkt, es spielt schon eine Rolle auch zu so einem Wandel hin. Und ich glaube nicht, dass man sie als Neonazis bezeichnen kann. So, was sie gerade tun, ist rassistisch, aber es ist nicht kein Neonazi-Auftreten. Es gibt so einen Spruch, der heißt, getrennt marschiert, vereint schlagen. Also, sie sind nicht dumm, glaube ich. Die können auch sehen, ja, doch, das war nicht. Aber ich glaube, man darf halt auch sozusagen nicht glauben, dass die jetzt sozusagen, dass das alles verschworen ist, dass die eigentlich was ganz anderes planen, als sie sagen, sozusagen. Ja, ich meine, das ist ja schon der Lauf der Debatten sozusagen. Aber ich glaube schon, dass man, um sozusagen bekanntere Beispiele noch mal zu nehmen, also bei den Kranken, dann würde ich unterschreiben, programmatisch. Klar, so, dass es nicht einfach nur irgendwie eine Strategie, um die Spektren abzudecken, sondern die finden, dass es anders ist. Die Republikaner grenzen sich sozusagen von der NPD ab und sagen sowas wie Nazi-Deutschland wollen wir nicht, wir sind keine Neonazis. Also das ist die Frage, was man als Nazi bezeichnet, wenn jeder scheiß, was das Nazi ist. Gut, aber dann ja, ist sozusagen die Plusklärung sozusagen die Frage. So, und da bin ich jetzt schon sagen, jeder, was ist das Nazi? Das macht die ja nicht nett oder so. Ja, das ist auch ein letztes Mädchen mit diesem alle unter einen Hut, das fände ich. Achso, ja. In der deutschen Linie. Das ist ja. Das hier meinst du? Also das. Und jetzt auf einmal haben die sich selbst eine Gehirnwäsche verabschiedet. Naja, also ich denke, also ich hätte noch was mehr zu sagen, weil ich dann. Dieses sozusagen hat auch nicht funktioniert, in der DTV und Republikaner in den Kopf zu werfen. Also die sozusagen zu einer rechten Einheit zu verschmelzen. Republikaner sind halt raus. Also wenn wir DTVU kooperieren, sehr klar, bei Landtagswahlen und so, das ist sozusagen, also gibt auch noch Brüche vielleicht, aber das ist ziemlich klar. Aber die Republikaner fallen da raus. Aber hier haben wir ja diese Macher, Mann raus, Markus Preis, mit dabei, immer mit dabei. Sie sind ja heute dabei. Ja klar. Also Also ich würde vielleicht noch eine Frage anschließen, die das vielleicht auch ein bisschen klärt irgendwie. Und zwar, also würde ich ja schon sagen, dass also konstitutiv für Nazis jetzt irgendwie als Nationalsozialisten und sowas, die halt ein starker Bezug auf Antisemitismus ist irgendwie. Und also ich kenne mich mit Köln jetzt auch nicht aus, aber zumindest von dem, was ihr jetzt gezeigt habt, irgendwie habe ich das bei Köln zumindest nicht erkennen können. Ja. Also überhaupt noch selbst. Wenn die Synagoge gebaut wurde, wie riesengroß ist das meiste, was da los ist. Ja, was ja, gut, aber also Köln behauptet von sich nicht antisemitisch zu sein, das kann man dazu erst mal sagen. Ob sie es letztlich sind, sicherlich haben die auch antisemitische Stereotype irgendwo oder so, da habe ich mich jetzt auch noch nicht so mit beschäftigt, also ich noch nicht mir näher betrachtet. Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen die Ideologie der neuen Rechten, gegen den Islam zu agitieren. Im Gegensatz zu Neonazis, die für den Islam sprechen und für Islamisten und für Ahmadinejad sind, kann man auch ein Beispiel nennen, wie heißt er noch, der NPD-Mensch hier aus Köln, der Frings. Frings oder Frings? Ja, Frings. Ich glaub, ja. Der zu dieser Holocaust-Leugner-Konferenz nach Teheran gefahren ist. So, das sind ja schon konträre Ideologien. Also wir haben ja nachher noch die Debatte einmal zu Fest der Völker in Jena im Vergleich zu jetzt zum Anti-Islam-Kongress in Köln, wo das dann auch nochmal ein bisschen auftaucht, eben ein bisschen festgemacht an diesem Anti-Islam-Thema auch, dass das ja irgendwie schon trennt so momentan. Also ja, vielleicht können wir da dann noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Also ich würde sagen, klar zu sagen, was ist ein Neonazi oder was ist ein Nazi und so. Und das nicht sozusagen spannend zu machen für alle, die unten die rassistische Scheiße erzählen. So. Also ich meine, so, also das geht um Analysekultur. Das heißt ja nicht, dass die anderen jetzt irgendwie nett sind oder so. Ja. Es geht ja erstmal nur darum, was bezeichnet man damit eigentlich. So, ne? Und ich glaube schon, dass das, also natürlich ist es eine Mischung sozusagen aus ideologischer Veränderung und sozusagen strategischer Veränderung. Zu merken, irgendwie in Deutschland immer wieder zu sagen, war damals auch gar nicht so schlecht, funktioniert irgendwie nicht so. Das finden aber dann auch viele nicht unbedingt. Und entsprechend bilden sich andere Konstellationen. Leute vielleicht immer noch finden, aber dann eine Minderheitenposition, meinetwegen eher in so einem populistischen Rahmen, das dann auch nicht mehr sagen, das verdenken wir es noch sozusagen. Das wird natürlich auch immer abstreiten, aber kann ich nicht mehr in den Kopf gucken. Aber sozusagen ist es einfach weniger mehr als Fake, das ist ja der Punkt. So, und also das fand ich gerade jetzt bei dem Vortrag zum Beispiel zur FPÖ, also das war also mit der Kunst auch nochmal ganz interessant. Ja, das ist dann genau diese Trennung auch einfach. Sagen, das, was sich klar in der Kontinuität zu Nazi-Deutschland oder auch zu Faschismus und so greift, ist sozusagen verboten und draußen quasi. Ja. Und da ist auch jedem Idioten mehr oder weniger Nazi-böse nach dem Motto. Ja. Aber alles, was davon sozusagen ein Stück weiter macht, natürlich an links ist, aber sozusagen eben diese Kontinuität nicht aufmacht, ja, sondern sozusagen in einem ja, sehr rechtsextremen Sinne stark konservativ, rechtspopulistisch und so agiert. Ja. Da sozusagen. Naja, als freie Meinungsäußerung, als irgendwie, also nicht mehr dieses skandalöse, kann man auch nicht. Also das eben nicht mehr produziert, sondern um die Bevölkerung herantreten können und zu sagen, ich bin doch irgendwie jetzt auch dagegen oder mal und so. Also sozusagen diese ganzen, ja, diese Ressentiments bedienen und mit denen politisch arbeiten zu können, ohne sozusagen mit den ständigen Wahnfehlerachtungen keine Nazis werden, sozusagen zu produzieren. Was nicht heißt, dass die das machen, nicht nur die Nazis sind, aber sozusagen das, was da außen tritt, das ist schon was anderes. Und wie gesagt, das ist 92 oder so, ja, ich meine, das ist nicht eine Aktualität. Also Republikaner sind nicht mehr in diesem Bündnis, das muss man glaube ich schon ganz klar sagen. Und können auch nicht. Wir haben auch keine Bestrebung, weil wir haben keinen Bock irgendwie in diese Muslimwelt ranzukommen, wir haben keinen Bock irgendwie diese Schmuddel-Nazi, Stiefel-Nazi-Image zu haben. Die wollen gute, brave deutsche Bürger, gesunden Volkserfindung heraus gegenüber Fremden. Das finden wir nicht so. Aber ist das hier eine neue Qualität der Anpassung eigentlich nur? Ja, so wie ich das hier. So würde ich das empfinden, einfach ein neues Gewand eben sich zu geben, ne? Um eben diesen Einfluss gewinnen zu können. Ne? Ja, aber glaube ich, dass eine Nazi-Strategie ist im Sinne von, eigentlich wollen wir doch wieder Nazi-Deutschland Teil 2. Das glaube ich eben nicht. Glaubst du? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir meinen das ernst mit, wir wollen eine Welt der trauten Völker, wo wir alle friedlich, als wenn man da hingestellt haben, sozusagen, ja, wie jeder da als Vorhin. Ich glaube, wir können es jetzt definitiv klären, aber ich fände es erstens interessant für mich selber oder für andere, wenn man sich die historische Nazi-Propaganda anschaut, die Nazis in den 30er, 40er Jahren, was sie gemacht haben, und man schaut sich an, was sie propagiert hat für die Völker. Ja, England unterdrückt die Völker, wir wollen die Völker, wir wollen eine neue Europa so. Wir haben die Prozesse, die ich nicht gesagt habe, aber was die noch von der Propaganda haben, unterschätzt, wie vielfältig wandelbar die damals schon war. Ja? Das zweite ist, wenn ich mir die DVU-Zeitung anschaue, das führende Blatt eigentlich die deutsche Nationalzeitung. Ja? Was da propagiert wird auf der Rückseite, da wird Noam Chomsky propagiert, ja? Da wird propagiert irgendwelche Sachen, die irgendwie sich den USA richten und Noam Chomsky ist ja so viele Attack-Leute ein wichtiges Ding, die propagieren da irgendwie den Mike Moore oder irgendwas, wie die USA und so weiter. Die sind unheimlich bandfähig, die lassen einen Juden schreiben, den Sohn von dem Henry, der Henry sagt seine Meinung, ein Jude spricht aus, ja, man, erstmal, wenn man das liest, bleibt man sich die Augen und es gibt auch intern von den Nazis zum Beispiel zur Schulung, dass sie sagen, so einen Witz zu machen, wir haben was gegen Juden, so einen Witz machen, habt ihr was gegen Juden? Ja, Gas. So was soll man nicht machen. Das sei kontraproduktiv. Ja? Also die haben sehr wohl auch in den Kalkül, was man machen kann oder nicht. Und ich meine, wenn es in Köln Bruckeln klappt, wenn es gelingt, über so einen Punkt Einbruch zu bekommen, ja, dann nützt es natürlich die gesamte Nazi-Bewegung. Ja? Und inwieweit die dann das infiltrieren oder was weiß ich, ich glaube, dass das ganz stark infiltriert ist über diese Leute und habe jetzt keine weiteren Fakten. Ich meine nur, man darf den vor lauter Bäumen muss man auf den Markt sehen. Also kann man sich sicher nicht alles erklären. Man muss diese Vielfältigkeit, glaube ich, davon unterschätzen. Aber das ist ja genau der Punkt, deswegen macht es ja Sinn, Rechtspopulismus und Nazis zu unterscheiden, wenn man diese verschiedenen Bäume sieht, was ja nicht heißt, dass der Wald Gesamtschatz ist. Ja, also da sind wir uns alle einig, dass wir jetzt nicht sagen, die sind jetzt irgendwie netter und klar und so. Nur, sind ja nur Rassisten oder so. Ja. Also im Moment halte ich sie fast für gefährlicher. Machen Sie so ein Beispiel, wenn Sie schon davon auf den Ball. Das ist ja gar keine Frage, sozusagen. Ja, das reicht ja auch schon, dass man das sieht. Also das ist ja ein Grund genug, das ist ja gar keine Frage. Und, ja, okay. Was gibt es an Gegenaktivitäten? Also was war da? Jetzt zu der Geschichte mit der Moscheedebatte. Ja, es war halt einmal so, dass das eben erst überhaupt nicht in der Öffentlichkeit war, so sprich keiner hat sich explizit dafür oder dagegen ausgesprochen. Es war halt irgendwie vom ganzen Stadtrat geplant, diese Großmoschee zu bauen. Durch Pro-Köln fingen dann die Leute sich an zu positionieren. Eben einmal mit dieser DGB-Schiene, was ich eben erwähnt hatte, wir wollen die Moschee, sich explizit dafür ausgesprochen zu haben, ohne da jetzt auch groß Inhalt hinter zu haben, einfach Religionsfreiheit. Herrscht in Deutschland, Punkt. Und Gegenaktivitäten sind eben vor allem die Versuche aufzuklären, dass es eben keine Anwohnerinitiative gibt, die ein Bürgerbegehren haben wollen, sondern dass Pro-Köln dahinter steckt und dass das jetzt nicht irgendwie aus der Mitte kommt. Also das ist so ein bisschen einfach der Ansatz, zu versuchen erstmal zu sagen, wer sind die? Also meinst du jetzt konkrete Gegenaktivitäten? Meinst du das Demos oder irgendwas? Veranstaltungen? Ja, also von Antifa natürlich, von CDU, SPD. Also klar, also bei dem Aufmarsch irgendwie, sowohl in Chorweiler, also den Doppelaufmarsch Chorweiler-Mülheim, wie war es? Chorweiler-Mülheim, ja, ne? Ja. Gab es natürlich zahlreiche Gegenaktivitäten, also jeweils Gegenaktivitäten. Und jetzt am 16.06. letzten Jahres natürlich auch. Also da gab es halt eine Antifa-Demo halt, die probiert hat, das Ganze irgendwie zu stören und so. Ungefähr 300 Leute. Echt? Nur so wenig? Und halt eine etwas größere DGB-Demo. Halt dann wirst du den Grillen in die falsche Richtung laufen. Ja, also so Gegenaktivitäten zu Pro-Köln ist jetzt halt gerade im Hinblick auf den 20. September und zum Anti-Islam-Kongress von Pro-Köln immer ganz interessant, weil das jetzt ja eigentlich eine größere Dimension auf jeden Fall angenommen hat, als es jetzt letztes Jahr noch war mit den Gegenaktivitäten. Da würde ich auch nochmal auf die spätere Debatte ein bisschen verweisen, wo es dann auch nochmal darum um die Gegenaktivitäten gehen soll, wo es eben einmal um Jena und dann um Köln geht. Insgesamt haben wir auch gerade so ein bisschen ein Zeitproblem, weil wir so hinterherhinken. Wäre es okay, wenn wir das erstmal hier so beenden? Oder gibt es noch sonst irgendwelche Sachen unserer großen Veranstaltung hier? Okay, vielen Dank fürs Zuhören.